In diesem Land, in dem man in den Schulen und Universitäten das verfälschte Tagebuch der Anne Frank zu lesen aufgibt, hat man niemals chilenische Rasse von Nicolás Palacios gelehrt. Und es ist nie wieder verlegt worden seit seiner ersten Ausgabe 1904. Warum? Einzig darum, weil es sich zum Thema Rasse äußert, den Goden, den Germanen hervorhebt, zweifellos. Aber es gibt noch mehr. Palacios behandelt darin das jüdische Problem. Bereits in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts hat Palacios auf visionäre Art das getan, was Gobineau aus Unkenntnis oder weil ihm der Mut dazu fehlte, nicht erfüllt hat. Außerdem greift Palacios den Marxismus an und erklärt ihn zur jüdischen Doktrin und als bösartig für die chilenische Rasse. Ohne zu übertreiben und nur objektiv sein wollend, müssen wir behaupten, dass, welches auch immer die Zukunft Chiles sein mag, dieses kleine Land im letzten Winkel der Erde, wie man es nannte, es ein besonderes, einzigartiges Land ist. Dass es möglich war, ein Werk wie chilenische Rasse zu schreiben und zu veröffentlichen, zwingt uns dazu, uns selbst zu analysieren. Denn dieses Werk konnte nur in Chile entstehen und sonst nirgends, außer in Deutschland oder von Gobineau verfasst worden sein, der aber nur von sehr wenigen in Frankreich seiner Zeit gelesen worden ist. Es hat eine außerordentliche Ähnlichkeit mit einem Buch, das viele Jahre danach im Hitler-Deutschland geschrieben wurde, Der Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg, dem es sogar bis zu den Fehlern ähnelt. Nie ist etwas Ähnliches in irgendeinem amerikanischen Land weder des Nordens noch des Südens geschaffen worden. Es ist das einzige Werk, das von dem Urteil ausgenommen wird, das wir über die kulturelle Schöpfung in diesem Kontinent gefällt haben. Ich befinde mich mit seinem Autor in vollkommener Übereinstimmung. Genau wie bei Pedro Sarmiento de Gamboa bin ich tief erschüttert, wenn ich an die Einsamkeit und Trauer denke, die die letzten Jahre von Nicolás Palacios, diesem genialen, visionären und seherischen Mann, umgeben haben. Seinen Fußspuren folgend bin ich in Richtung des Antu, der alten Sonne unserer Andengipfel gegangen, geleitet von den Feuern, die er auf jedem überragenden Felsen durch seine Träume auflodern ließ. Vielleicht verleitet der Titel des Werkes von Nicolás Palacios zu einem Irrtum. Ich glaube nämlich nicht, dass man von einer chilenischen Rasse sprechen kann. Es ist wahr, dass es einen ausgeprägten nationalen Geist bei uns gibt oder gegeben hat, beeinflusst von der Landschaft dieser mystischen Erde. Doch eine chilenische Rasse gibt es nicht und wird es nie geben. Ein besonderer Geist und die Abgeschiedenheit gaben uns die Illusion einer Rasse. Was es hier gibt oder gab, ist ein gleichmäßiges Mestizentum. Doch ein Mestizentum wird niemals eine Rasse hervorbringen, so gleichartig es auch in einigen Schichten der Bevölkerung vorhanden sein mag. Was man hier noch versuchen könnte, ist, aus dem Mestizentum auszutreten, wenn dies noch möglich wäre, solange man den Punkt der Nichtumkehr noch nicht erreicht hat, um wieder ein Arier zu sein, wie wir schon sagten, aus dem Mestizentum auszutreten, um die Rasse wirklich zu erlangen. Die weiße Rasse. Natürlich ist ein solcher Versuch in Ländern wie Deutschland leichter durchzuführen, in denen der Arier sozusagen in Reichweite war. Während der Zeit Hitlers hat man eine völlige, sehr weise Technologie der Reinheit und rassischen Eugenik in die Tat umgesetzt. Unter uns gesagt, das Problem ist augenblicklich beinahe unlösbar. Wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte, lägen die Dinge auch für Chile und für die Welt anders. Jetzt stürzen wir einem Abgrund zu. Im Gegensatz zu Palacios glaube ich, dass das chilenische Mestizentum wie jedes Mestizentum schlecht ist und sich bereits in voller Zersetzung befindet, wie das Mestizentum des übrigen Amerika und der Erde. Daher ist meine Vision, wie die Gobineaus, im Augenblick eine apokalyptische, beinahe ohne Hoffnung. Das Kali-Yuga muss sein Ende erreichen. Die reine hyperboreische Rasse ist Kennzeichen der Göttlichkeit. Der Dämon hat die Vermischung angeregt, sich damit dem Werk der Göttlichen widersetzt. Die weiße Rasse war Inhaberin des Vril und einer besonderen Eigenschaft, den Raum in 3 und 4 Dimensionen wahrnehmen zu können, eine Fähigkeit, die der Tiermensch, der Sudra der farbigen Völker, nicht besitzt. Die Möglichkeit, jene Eigenschaften der ursprünglichen weißen Rasse wiederzuerlangen, wäre nur durch eine Alchemie des Umkehrens gegeben, indem man in der bewussten Mischung des Halbweißen mit dem Weißeren zurückgeht, durch eine strikte Eugenik in den Ehen und den Geschlechtern, bis der genaue Punkt der Verwandlung erreicht ist, in welchem alles von der Magie oder von dem Wunder der neuen Verkörperung eines Geistes abhängt, der die Wiedererlangung der verlorenen Macht des Vril und der Eigenschaft der Vision, die noch im 2. polaren Hyperborea vorhanden war, Wirklichkeit werden lässt. Der Zug der jetzigen Zeit mit seinen religiösen und politischen Propagandisten der Vermischung im planetarischen Maßstab macht es unmöglich, von diesen Dingen in Chile zu sprechen, so dass sich dieses Land in einen Feind derjenigen verwandelt hat, die noch für die Erfüllung einer höheren Aufgabe des Helden in diesen magischen Zonen der Erde kämpfen. Chilenische Rasse ist ein Lobgesang auf unsere Nationalität, auf das chilenische Mestizentum, das Palacios Rasse nennt, so wie die Araucanerin ein Lobgesang auf das araucanische Mestizentum war, das Ercilia auch als Rasse auffasste. Nicolás Palacios war der Verfasser eines der wichtigsten Werke unserer Sprache, ein grundlegendes Werk sogar für die Spanier, sofern sie es kennengelernt oder gelesen haben, ohne das Vorurteil gegen die Goten, von dem sie besessen sind. Durch dieses Werk war uns Chilenen die Illusion gegeben worden, von Rasse sprechen zu können, ein unmögliches Unterfangen in einem anderen amerikanischen Land, den Kontinent des Nordens mit eingeschlossen. Ebenso wenig kann man von einer spanischen Rasse sprechen. Deshalb erscheint es uns lächerlich, den Tag der Rasse zu feiern, worin man alle hispanischen Völker mit einbezieht. Welche Rasse meinen Sie eigentlich? Die amerikanischen oder iberischen Bastarde? Wenn man sich auf irgendeines dieser Konglomerate bezieht, so kann man nur von Volk sprechen. Es scheint uns, dass Encina sich von Palacios nur in Bezug auf das chilenische Mestizentum unterscheidet, das er nicht für gut hält. Laut Palacios ist die chilenische Rasse eine Mischung aus 2 gleichen Bestandteilen, die sich als standhaft erweisen. Ihre Gleichartigkeit muss auf das Vorhandensein von nicht mehr als 2 sexuellen, immer wesensgleichen Faktoren zurückzuführen sein, dem gotischen Mann und die araukanische oder mapuche Frau. So kann daraus ein fortwährendes Mestizentum gefolgert werden, wenigstens bis zu Beginn dieses Jahrhunderts, in dem das Gleichgewicht der Bestandteile sich wahrnehmbar zu verändern beginnt, zugunsten von einem von ihnen, dem zahlreicheren, der niederen und farbigen Rasse, was zu Ende des 20. Jahrhunderts deutlich sichtbar wird. Hier versagt die These von Palacios an ihrer Basis, denn der Westgote Spaniens hat sich nie mit dem Araucaner, dem Reche, grundlegend vermischt, dessen Zentrum sich im Süden befand, sondern mit den Picunches, dem niederen und barbarischen Indianer des Nordens. Ein Prozess der Veränderung des Gleichgewichtes zugunsten des Faktors niederer, farbiger Eingeborenen wird sehr stark begünstigt durch die hygienische und kultursoziologische Versorgung zum Nutzen der Behinderten, der mongolischen und bestialischen sowie rassisch niederen Schichten, zum Schaden und Vernachlässigung der weißen, halbweißen und besseren Rassen dieses Landes. Es ist logisch, dass dies so ist, weil ein 100-jähriges Vorurteil besteht in Bezug auf die Wissenschaft der Eugenik und der Fortpflanzung. Dies alles wird begünstigt durch die Demagogie der Menschenrechte, der Gleichheit aller Menschen, der Demokratie und der geheimen und universalen Abstimmung. Die Stimmen der Mehrheit sind begehrt und werden mit allen möglichen Schmeicheleien auch erreicht, sogar in den Diktaturen liberal-kapitalistischen und individualistischen Zuschnitts, die auch der Volksabstimmung und der Zustimmung gegen den Marxismus zum Beispiel benötigen. Es handelt sich um einen Streit um die Kundschaft. Es ist die Zivilisation der Massen und der Vermischung im Nadir des Kali-Yuga. Einen rassistischen chilenischen Staat, diesen utopischen Traum, wird man nur durch die Sterilisation der Kriminellen, der Lumpen, der Alkoholiker oder Erbkranken erreichen können, gleichzeitig mit einer Politik der eugenischen Zucht in den untersten Schichten der Bevölkerung beginnend, wo es sich darum handeln muss, deren Vertreter immer mehr und so weit wie möglich zu weißen, da sich unter ihnen auch Frauen und Männer befinden, die noch und manchmal sogar besser als in den oberen Schichten die gotische Pigmentierung, die blauen Augen und das blonde Haar, das man hier Rucio nennt, bewahren. Selbst die Araucaner besitzen oft feinere und ebenmäßigere Züge als der niedere Mestize unseres Volkes in den Randgebieten der Ortschaften und der aus der traditionellen Landwirtschaft entwurzelten.